heute keine Lieferung! Wir umsonst, die kann der wie so oft, umsonst gefordert oft, die halbe Nacht. Jemand bemüht uns, jemand betrügt uns, jemand hält uns für dumm. Wir müssen hungern, andere Lungen in den Palästen rum. Wollt ihr wissen, wer die Milch euch nimmt? Sag wer! Die ganze Milch ist nur für sie bestimmt! Für wen? Eure Kaiserin braucht für was? Ihr Bart! Was? Ja! Haare zählt, weint sie vor Kummer, denn sie trauert um ihr Haar. Was? Yeah!